Die schlimmste Zeit der Verfolgung, Deportation und Ermordung von Sinti und Roma liegt fast 80 Jahre zurück. Damals sprach man von Zigeunern, wenn es um die Minderheit der Roma und Sinti ging. Bis heute hält sich der Begriff in der Öffentlichkeit und hat erst in den letzten Jahren eine kritische Auseinandersetzung erfahren. Wie sieht Otto Laubinger diese Bezeichnung? Zigeuner hören wir nicht gerne. Wir sind ja keine Gangster, ne? Das sind die. Das hören wir gerne. Herkommen tun wir aus Deutschland. Aber wie gesagt, unsere Vorfahren, die kommen ja aus Indien, ne? Das sind ja aber hunderte Jahre zurück, ne? Und deswegen, wenn einer Sinti sagt, haben wir nichts dagegen. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich nicht. Weil ich war ja dabei. Ich habe das ja durchgemacht, weil ich eben ein Sinti bin. Im NS-Regime wurden alle Menschen zu Volks- und Reichsfeinden erklärt, die keinen Platz in der nationalsozialistischen Vorstellungswelt der deutschen Volksgemeinschaft hatten. Ab 1933 wurden auch die Sinti und Roma schikaniert und ausgegrenzt, und man wandte die Nürnberger Rassegesetze, die den Juden galten, jetzt auch auf diese Volksgruppe an. Mit pseudowissenschaftlichen, rassenbiologischen Forschungen stellte man die sogenannten Zigeuner als kriminelle, faule Rasse dar, die nun systematisch verfolgt wurde. Sie wurden Razzien unterzogen, in Zigeunergemeinschaftslager verbracht und schließlich in den Konzentrationslagern getötet. Es ist der 16. Mai 1940. An diesem Tag begannen die Nazis mit der systematischen Umsiedlung der Zigeuner aus Deutschland in die NS-Konzentrationslager. Am 19. April 1940 wurde vom Reichsführer der SS Heinrich Himmler die Anordnung getroffen, insgesamt 2500 Sinti und Roma aus den westlichen Teilen Deutschlands in das Generalgouvernement, den von Deutschland besetzten Gebieten in Polen und der Ukraine, zu deportieren. In Köln wurde ein Zigeunerlager auf dem Gelände des Sportvereins Schwarz-Weiß aufgelöst, wo in Barackensiedlungen Roma, Sinti und Jenische unter Aufsicht zwangsangesiedelt wurden, um sie vom Wanderleben abzuhalten. Sie werden nach Ostpolen deportiert. In Schleswig-Holstein werden am 16. Mai 1940 mindestens 300 Sinti und Roma festgenommen und zur Zwangsarbeit in Lager nach Polen deportiert. Der holsteinische Kurier berichtet von 42 Zigeunern aus Neumünster, die über Hamburg nach Warschau abtransportiert wurden. Zum Sammellager, in dem Sinti und Roma vor der eigentlichen Deportation konzentriert werden sollten, wurde der Fruchtschuppen 10 im Hamburger Hafen bestimmt. Am frühen Morgen nahmen Kommandos der Kriminalpolizei etwa 550 Sinti und Roma in Hamburg fest und internierten sie gemeinsam mit Sinti und Roma aus Bremen, Winsen an der Aller, Bremervörde, Wesermünde und aus schleswig-holsteinischen Gemeinden wie Flensburg, Kiel, Neumünster und Schleswig im Fruchtschuppen. Systematisch wurden die inhaftierten Männer, Frauen und Kinder per Namenslisten und Nummerierungen erfasst, entlaust und nach Wertsachen durchsucht. Nach 4 Tagen der Internierung in Hamburg brachte sie ein Deportationszug vom Hannoverschen Bahnhof über Warschau und Lublin nach Belzec an der südöstlichen Grenze Polens in der Nähe der Ukraine. Nachdem die Roma und Sinti zur Errichtung des Zigeunerlagers herangezogen wurden, setzte man sie zur Zwangsarbeit in der Umgebung ein. Viele von ihnen starben nach kurzer Zeit an Kälte, Hunger, Typhus oder Ruhr. Für Otto Laubinger bedeutete der Tag der Deportation den Anfang einer 5-jährigen KZ-Zeit, den viele seiner Verwandten nicht überlebten. Die kamen ja 1940 bei uns, Buchstädter Straße. Gendarmerie waren das, aber keine SS. Früher gab es ja diese Gendarmerie noch. Da hat mein Vater gefragt: Ja, wo kommen wir denn hin? Nach Polen. Da kriegt er ein Häuschen, ein paar Tiere und so. Und dann könnt ihr euch da was anbauen. Nun haben wir gedacht, wir wären alleine nur, bei dir, da Familie. Da haben sie uns nach der Cap'n Coke, dieses Lokal, früher hieß das Perle. Wie wir da reinkamen, da war meine Tante schon da mit der Familie von Flensburger Straße. Die anderen sind die hier vom Wittorf, waren denn schon da, alle. Ja, und die haben da rumgeheult, die Frauen, ne? Weil die alle gewusst haben, und ich war damals elf, das kann man sagen, 11 Jahre war ich. Die Kinder haben ja noch nicht so, das so mitgekriegt, ne? Ja, aber die Erwachsenen, meine Mutter hat auch geweint. Und weil die ja gewusst haben, das stimmt nicht mit dieses Haus. Und warum sollen sie das, ne? Und nehmen sie nur mit, was sie tragen konnten. Ja, wer hat denn da viel mitgenommen, ne? Und dann sind wir nach Hamburg im Fruchtschuppen, am Hafen da. Wie wir denn da reinkamen, oh Gott, da war voll. Über 1000 Menschen waren da. Aus Hamburg. Und dann auch die Lübeck und Kiel und ach, auch ganz Holstein, ne? Und dann auch Hamburger da, ne? Da waren wir ungefähr 8 Tage. Aber da hat man ja nichts gemerkt, keine Schläge und sowas gab es da ja nicht. Von da sind wir denn, ich weiß, kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie viele Tage wir gefahren sind. Das kann ich mir nicht entsinnen, ich glaube 3 oder 4 Tage. Über Warschau, ach, dann ging es immer weiter, weiter, bis an die russische Grenze. Belzig hieß dieses Lager. Da war ein Gebäude, das war ja riesengroß. Da kam der Kommandant und hat sich hochgestellt und hat gesagt, ihr seid alle meine Gefangene. Wer versucht hier so und so viele Meter von da weg, der wird erschossen. Belzec war 1940 noch Arbeitslager, wurde aber nach und nach zum Vernichtungslager ausgebaut, um die Aktion Reinhard durchzuführen. Dieser Tarnname bezeichnete die Ermordung aller Juden, Roma und Sinti, die in den besetzten Ostgebieten lebten, und der 2 Millionen Juden und 50.000 Roma zum Opfer fielen. Wir versuchen einmal, diese Erinnerung historisch einzuordnen. Die SS hatte 1940 Arbeitslager für Juden aus dem Generalgouvernement eingerichtet. In Belzec gab es ca. 20 solcher Arbeitslager, zum Beispiel in der Mühle, im Gutshof und im Lokschuppen. Nach und nach wurde diese Zahl auf 35 erhöht. Damit war Belzec der größte Komplex von Arbeitslagern in den besetzten Ostgebieten im Jahre 1940. Die Arbeitslager wurden in zum Teil noch vorhandenen Synagogen, in Lagerhäusern, Kornspeichern und Scheunen errichtet. Das sogenannte Zigeunerlager befand sich auf einem Bauernhof in der Nähe des Gutshofes in Belzec. Die Roma und Sinti hatten die Aufgabe, Gräben im Dorf auszuheben, die als Befestigungsanlage gegen die UdSSR dienen sollten. Als die erste Gruppe von ca. 10.000 Juden aus Lublin nach Belzec kam, trafen sie auf Sinti, die von Deutschland, also auch aus Neumünster, der Tschechoslowakei und Polen deportiert wurden. Das Schlimmste war, manchmal mussten wir uns hinlegen und der Kommandant ging mit seinem Hund, das war ein Bluthund, wenn einer nur so gemacht hätte, also den hätte er gleich den Genick durchgebrochen. Der wollte uns Angst einjagen und das haben wir ja auch gehabt, auf Deutsch gesagt, manche haben hier in der Hosen gemacht. Manche waren ja 8-Jährige und 7-Jährige waren ja dazwischen, ne? Und ein Geweine. Das war nur, wie sagt man denn, Quälerei, was er mit uns gemacht hat. Der Kommandant war klein, hatte 2 schiefe Finger und einen Bluthund. Unsere Recherche ergab, dass es sich bei diesem Lagerkommandanten um SS-Sturmbannführer Hermann Dolb gehandelt haben müsste. Vor seiner Abkommandierung nach Belzec leitete er das Zwangsarbeitslager Lindenstraße 7 in Lublin. Sein Stellvertreter in Belzec war SS-Hauptsturmführer Franz Bartetzko, der ab Frühjahr 1942 das Zwangsarbeitslager Travniki geleitet hatte. Beide waren sehr grausam und ermordeten eine Reihe von Gefangenen. Ein schlimmes Beispiel für Dolbs grausames Wesen war, als er anordnete, dass die Gefangenen nur zu bestimmten Zeiten auf die Latrine gehen durften. Diejenigen, die vor oder nach diesem Zeitraum dort angetroffen wurden, erschoss er persönlich. Belegt ist das in zahlreichen Aufzeichnungen. Besonders die Gefangenen, die an Durchfall litten, fielen ihm zum Opfer. Die Zahl der Menschen, die in den Arbeitslagern gestorben sind, ist nicht bekannt. Allein im Dorf Belzec sind etwa 300 umgekommen. Nach Zeugenaussagen sind etwa 200 Leichen in einem alten Park in der Nähe des Gutshofes vergraben, viele andere im Wald. Die Arbeitslager in Belzec und Umgebung wurden im Oktober 1940 aufgegeben. Vor der Auflösung wurde ein Teil der Gefangenen entlassen, weil sie nicht mehr arbeiten konnten. Einige von ihnen starben kurz nach der Entlassung an Erschöpfung und ihren Wunden. Nachdem Belzec 1941 zu einem Vernichtungslager umgebaut war, tauchte Christian Wirth als erster neuer Kommandant von Belzec auf. Wirth war wie Hermann Dolb ein Sadist, den eiserne Härte bedingungslosen Gehorsam, Glaube an den Führer, absolute Herzlosigkeit und Unbarmherzigkeit kennzeichnete. Otto Laubinger blieb aber nicht in Belzec. Die Situation verschlimmerte sich sogar noch mit dem Abtransport zum nächsten Lager. Da sind wir 2 oder 3 Tage mit so einem Fuhrmannswagen in Stroh bis abends gefahren. Weit muss das gewesen sein, mein Gott. Und dann haben sie uns immer meist, die Kinder und die Frauen, raus. Dann waren da immer so eine Schulen, so eine Dorfschulen. Da konnten wir dann übernachten, weil die gefahren sind. Das waren ja Polen. Das waren keine Ukrainer, so waren das. Keine von der SS. Ja, die haben uns ja nur gefahren. Die haben wohl bezahlt gekriegt dafür, ne? Und das ging dann von da erstmal nach der Mühle zuerst. Und dann sind wir nach Krzyszów. Das war sehr groß. So, da unten und oben. Und da ging's los mit Mord und Totschlag. Mein Gott. Ja. Da haben sie meinen Bruder aufgehängt, so von der Ärmel. Mein Bruder von mir und ein Cousin. Rücklitz, ja. Das Lager in Krzyszów liegt etwa 140 Kilometer nördlich von Belzec und war ein ehemaliges Zuchthaus, das man umfunktioniert hatte. Vor dem Krieg waren hier polnische Kriminelle inhaftiert. Otto Laubinger berichtet uns von einer Mühle, in der sie zuvor hausen mussten. Hier handelt es sich um Kesslers Mühle in Belzec, in der ca. 500 Juden und Sinti untergebracht waren. Die Menschen wurden zu den härtesten Arbeiten herangezogen: Grenzschutzbau, Flussregulierung, Bauarbeiten und Straßenbau. In den Gedenkbüchern der Shoah werden die Mühlen auch als Death Mills, als Todesmühlen bezeichnet. Im Oktober 1940 wurden die Mühlen und Schuppen aufgegeben und die Fahrt nach Krzyszów begann. 1940 wurde auch Tino Laubingers Onkel im Lager Krzyszów geboren. Er ist 1992 gestorben. Sein Onkel hatte den Spitznamen Kommandanto. Warum? Das ist einfach erklärt. Der echte Kommandant hat der Mutter von Otto Laubinger, Lina Marie, zu der Zeit, als sie in anderen Umständen war, mit dem Gewehrkolben in den Bauch geschlagen. Kurz darauf wurde der Onkel geboren. Durch die Misshandlung vor der Geburt kam er mit sichtbaren Behinderungen zur Welt und trug auch weitere Folgeschäden davon. Durch den Galgenhumor der Sinti erhielt der Onkel im Laufe seines Lebens denselben Namen Kommandanto, sowie der Schlächter von Belzec, der wie er durch schiefe Finger zu erkennen war. Das Lager Krzyszów wurde später von der Roten Armee befreit und Otto Laubinger musste sich zu Fuß zurück nach Deutschland begeben. Das war eine mehrmonatige Tortur durch ganz Polen bis nach Berlin 1945. Sein Sohn Johnny wurde 1960 in Hamburg geboren. Auch wenn er die Gräuel des Nationalsozialismus nicht selbst erlebt hat, steht seine Generation der Sinti vor einem Dilemma. Nach dem Krieg sind die gleichen Leute, die damals im KZ waren, Aufseher waren, Kapos oder wie auch, wie sie alle heißen, die sind hier im freien Deutschland rumgelaufen, haben irgendein höheres Amt bekleidet. Wie soll die denn diese Generation danach, wie soll die dann reagieren? Was wir anprangern, und das ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich so. Was hat Deutschland dagegen gemacht? Deutschland erlaubt Parteien, ich spreche jetzt von der NSDAP, gibt es nicht mehr, heute heißen die DVO oder wie sie, NPD. Deutschland erlaubt so eine Parteien, heute noch Werbung zu machen, Mitglieder anzuwerben, um für sie zu stimmen. Das prangern wir an. Wie kann sowas sein, dass so eine Partei oder diese Parteien, die damals Deutschland und uns speziell Sinti vernichtet haben, heute werben dürfen, um Mitglieder zu sammeln? Also das ist unverschämt. Auch sein Cousin Tino Laubinger, der 1969 geboren wurde und auf dem sogenannten Sinti-Platz Neumünster in der Nähe der Lindenstraße in Wittorf groß geworden ist, erlebt bis heute Ausgrenzungen und alltäglichen Rassismus. Also ich suche jetzt zum Beispiel eine Halle für einen Wohnwagen und sobald die mich sehen, ist es wirklich so, hat man Probleme damit. Sobald die Leute sehen, Dunkelhaariger, und dann spreche ich ja sehr gut Deutsch, und trotzdem sagen sie, also na, leider ist die Halle doch besetzt oder leider ist die Wohnung doch vergeben. Auch Tino Laubinger hat oft mit seinem Onkel Otto Laubinger über die Kriegszeit gesprochen, doch nicht alles lässt sich in Worte fassen. Also mein Onkel, ich sage das mal ganz offen, der hat Angst, irgendwas zu sagen. Weil er hat zu viel erlebt und hat auch schon vor uns geweint. weil er das nicht erzählen möchte. Ganz einfach. Und das ist manche Sachen, genau, um die Brüder, um die Familie, weil es und sehr viel passiert ist. Er war erst 11 Jahre, hat aber sehr viel erlebt, auch danach noch. Er will es nur nicht offen sagen, weil die haben Angst. Und mein Opa, also sein Vater, hat uns schon als Kinder eingebläut, erzählt nicht so viel in der Öffentlichkeit, zeigt nicht so viel, versucht zurückzuhalten alles. Und das ist die Angst, jetzt noch. Und das hat mein Onkel. Das ist ganz tatsächlich und das ist die Wahrheit. Na, ganz einfach mal gesagt. Also er hat noch Angst hier, mehr oder weniger. Garland, gehen wir schon zum Beispiel jetzt. Ich kenne viele, aber trotzdem ist das für mich unangenehm, abends da längs zu gehen. In Garland. So. Oder Wippendorfstraße. Genau so ist es. Ne? Also da, so manche kenne ich und die sagen immer, ja, gegen euch haben wir nichts, aber wir wissen ja, wie das abläuft. Es sind diese Erlebnisse, die die Laubingers zusammenschweißen. Bisher schien sich niemand für dieses Schicksal interessiert zu haben. Dem Bündnis gegen Rechts in Neumünster ist sehr an einer vollständigen Aufarbeitung und an einer Würdigung der Opfer durch Errichtung neuer Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig in Neumünster gelegen.